Du hast keine Moral. Du wirst zahlen für deine Verbrechen. Mann, du hast keine Wahl. Du bist der Bootleg-Verräter. Bootleg-Verräter. Du bist krimineller Abschaum. Und wir kriegen dich. Und wir kriegen dich. Und wir kriegen dich. Wir wissen, wer du bist, und wir kennen dein Gesicht. Deine dreckige Fratze, die vergessen wir nicht. Nein, nein, nein, Bootleg-Verräter, Bootleg-Verräter. Du bist krimineller Abschaum, und wir kriegen dich. Und wir kriegen dich. Und wir kriegen dich.